Ich weiß nicht, ob sich die Geschichte, die ich erzählen möchte, heute noch ereignen könnte. Zugetragen hat sie sich im Jahre 2074 und in unserer Familie wurde sie von Generation zu Generation weitergegeben, zur Erinnerung an einen Vorfahren, der an ihr beteiligt war. Achtung, Achtung, das ist ein Hilferuf. Hier spricht Roald Petersen, Kapitän des Linienraumschiffs Saya. Ein unbekannter kosmischer Körper hat uns gerammt. Die Saya ist zerstört, nur ihr Bug blieb erhalten. Zwei Personen überlebten, der Passagier Alexei Donzow und der Kapitän. Die Katastrophe geschah am 19. Juli 2074, 13.29 Uhr Weltzeit. Das Raumschiff befand sich 7Q321-71P401-23L009. Jetziger Kurs und Geschwindigkeit der Kapsel nicht mehr bestimmbar. Kurskorrektur nicht möglich. Erbitte Hilfe. Gehe auf Empfang. Alexei. Alexei. Ja. Wach auf. Ja, ja, ich stehe schon auf, Vati. Oh, mein Kopf. Liegen bleiben, Junge. Sie sind ja nicht mein Vater. Nein. Ich heiße Roald Petersen. Wo ist mein Vater? Er hat mich doch eben geweckt. Das war ich. Der Kapitän des Linienraumschiffs Saya. Merkwürdige Träume gibt es in Ihrem Raumschiff. Bei denen man sich sogar Beulen am Kopf holt. Hast du starke Schmerzen? Verraten Sie mir lieber mal, warum ich hier liege. Gern. Aber dazu muss ich erst mal wissen, woran du dich erinnerst. Weißt du, wie du in diese Raumzelle gekommen bist? Nein. Doch. Der Kapitän hat mich rufen lassen. Er wollte mir die Saya zeigen. Weil du mit 15 Jahren der jüngste Passagier bist. Das ist dein Bauch auf der Saya. Ich kam hier herein. Plötzlich gab es einen Blitz. Oder einen Donner. Oder beides. Ich weiß es nicht mehr. Aber stockdunkel war es danach. Und jetzt habe ich eine prächtige Beule auf dem Kopf. Haben Sie immer solche Überraschungen für Ihre Passagiere bereit? Nein. Trotzdem ist sie Ihnen gut geglückt. Wie fühlst du dich? Soweit ganz in Ordnung? Denk schon. Soll ich einen Kopfstand versuchen? Nein, nein. Leg dich wieder hin, bitte. Ich muss dir etwas Ernstes sagen. Ach du lieber Neumond. Jetzt hören Sie sich an wie der Referent bei meiner Jugendweihe. Alexei, den Blitz und Donner, an die du dich erinnerst, hat ein Meteorit verursacht. Ein Meteorit, der das Raumschiff getroffen hat. War es ein großer? Ein sehr großer. Meine Klassenkameraden werden mich beneiden. Unser Piet hatte mal einen Defekt in der Steuerungsanlage. Ich meine, das Raumschiff, in dem er saß, das war sogar ein paar Minuten manövrierunfähig. Hat dieser ja ein Leck? Können Sie es mir zeigen? Nein, das kann ich nicht. Sag mir mal, wie dich deine Eltern rufen. Meistens Aljoscha. Also, Aljoscha, ich... Warum reden Sie nicht weiter, Kapitän? Was ist geschehen? Ich will die Wahrheit wissen. Gut. Der Zusammenprall mit dem Meteoriten hat die Saya zerstört. Von ihr blieb übrig, was du hier um dich herum siehst. Der Bug. Er ist eine selbstständige Raumzelle, eine Kapsel. Wir beide, Aljoscha, waren in jenem Moment gerade hier. Darum leben wir noch. Und die anderen Passagiere? Und die Besatzung? Es hat für sie nicht einmal eine Sekunde gedauert. Aljoscha. Verstehst du, was ich dir gesagt habe? Ich habe alles gehört. Bloß so etwas kann doch nicht... Was ist das? Geht das nicht lauter? Mein eigener Hilferuf. Kommt als Echo zurück? Als Echo von der Erde? Von der Erde bestimmt nicht. Seit wann gibt es im Weltraum Berge? Berge? Das kann kein Berg nach unseren irdischen Maßstäben sein. Höchstens etwas, das die Ausmaße eines mächtigen Gebirges hat. Das ist die Erklärung. Die Erklärung für den Meteoriten, der uns gerammt hat. Ein Komet! Aljoscha, wir treiben in der Nähe eines Kometen. Er reflektiert meinen Hilferuf. Ist Ihnen sowas schon mal passiert? Bestimmt nicht. Oder einem anderen Raumschiff? Ich habe mich darüber nicht informiert. Vielleicht hat es mal so einen ähnlichen Fall gegeben. Und hat das Raumschiff überlebt? Warum denn nicht? Sie können nicht überzeugend lügen, Kapitän. Darin haben Sie echte Schwierigkeiten. Wissen Sie, was ich vermute? Sag es mir. Sie befürchten, dass es für uns keine Rettung gibt und wollen es mir nicht sagen. Kapitän, wie weit sind wir denn von der Erde entfernt? Höchstens ein paar Millionen Kilometer, na und? Überall sausen Satelliten im Weltraum herum und Ihre Radargeräte finden jedes Objekt. Auch unter ungünstigen Bedingungen. Vor 50 oder 20 Jahren noch wären wir rettungslos verloren gewesen. Aber unsere Technik kennt keine unlösbaren Schwierigkeiten. Ich will es dir glauben. Vielleicht hast du sogar recht. Ich werde die Hilferufe häufiger wiederholen. Vielleicht findet einer seinen Weg aus dem Bereich des Kometen hinaus zur Erde oder zu einer Raumstation. Wir besuchten mal mit unserer Klasse einen Rettungsstützpunkt. Gibt es Alarm? So dauert es nur ein paar Sekunden, bis ein Rettungsraumschiff abhebt. So ein Kreuzer ist immer auf dem neuesten Stand der Technik. Er ist mit den besten Anlagen ausgerüstet, die es überhaupt gibt. Für ihn ist nichts unmöglich. Er löst alle Probleme. Raumstation Merkur 1. Raumstation Merkur 1 gibt eine Warnmeldung. Ich wiederhole. Warnmeldung von Raumstation Merkur 1. Auf der Sonne ist eine Chromosphäreneruption von ungeheurer Stärke zu erwarten. Vor allem im Gebiet 9Q550-60P350-L001 ist allergrößte Gefahr. Alle Raumschiffe müssen gesicherte Stationen aufsuchen. Mit der Eruption wird von jetzt an nicht vor der 250. und nicht nach der 700. Stunde gerechnet. Unterschrift Jean Lecoq, Leiter des Kosmosbeobachtungsdienstes auf der Raumstation Merkur 1. Ende der Meldung. Merkur 1. Auf der Sonne ist eine Chromosphäreneruption. Können Sie etwas verstehen, Kapitän? Ruhe! 550-L001. Gefahr. Alle Raumschiffe müssen gesichert. Was ist das? Hör doch mal zu. Nicht vor der 250. und nicht nach der 700. Stunde gerechnet. Ende. Ende. Ja. Ende. Kapitän, haben Sie auch diese Warnung mal losgeschickt? Ich? Nein. Solche Warnungen beruhen auf exakten wissenschaftlichen Beobachtungen. Damit habe ich simpler Linienraumschiffkapitän nichts zu schaffen. Also kommt der Funkspruch von der Erde? Eher von einer Außenstation. Ob Erde oder Außenstation, das ist doch gleich. Kapitän, Sie hören meine Worte. Und ich höre Ihre Worte, oder? Ja. Bitte, das ist der Beweis. Wessen Funkspruch wir empfangen, der kann auch unseren Hilferuf hören. Oder gibt es ein Argument dagegen? Überhaupt keins. Also ist es sicher. Irgendeine Station empfängt unseren Ruf und löst den Rettungsalarm aus. Warum freuen Sie sich nicht, Kapitän? Na, kann Freude nicht richtig zeigen. Das ist ein alter Fehler. Hab mich schon oft darüber geärgert. Gibt es noch ein anderes Problem? Ich weiß nicht recht, wie wir uns beide bis dahin die Zeit vertreiben sollen. Kapitän, kennen Sie unseren Kurs? Wer uns hören kann, kann uns auch orten und den Kurs finden. Können wir unseren Kurs ändern? Warum sollen wir? Weil wir vielleicht in das von der Eruption bedrohte Gebiet hineinfliegen. Oder schon mittendrin stecken. Wer behauptet das? Der Rettungskreuzer hat weniger als 10 Tage Zeit, uns zu finden und herauszuholen. Wenn er uns nun erst später ortet, wie viel Sonnenenergie wird bei der Eruption frei? Ist unsere Kapsel in einer 100stel oder in einer 1000stel Sekunde geschmolzen? Wir berühren nicht einmal das gefährdete Gebiet. Wir fliegen weit entfernt an ihm vorbei. Aljoscha, unsere Lage ist schwierig, aber nicht hoffnungslos. Wir müssen nur warten. Und schau dir unsere Vorräte an. Sauerstoff, konzentrierte Tubennahrung, gepresste Trockenmilch, Wasser. Und die Vitamintraubenzuckerkapseln kannst du sogar als Bonbon essen. Du hast eine Auswahl wie in einer schon sehr guten Versorgungsstelle. Bitte, nimm eine Kapsel. Die Afro-Citrus schmecken mir am besten. Mir auch. Hoffentlich werden wir uns beide um sie nicht prügeln müssen. Was gibt es denn, Junge? Sie lachen so komisch, so... Nur anders als du, das macht sicher das Alter. Ich gehe oft ins Theater, da höre ich jeden falschen Ton beim Schauspieler. Du liebst das Theater? Sag mal, du willst doch zum Mars. Ja, meine Eltern arbeiten dort seit 4 Wochen in einem Dienstleistungsbetrieb. Na, dann musst du auf dem Mars unbedingt eine Vorstellung im Kratertheater besuchen. Dort habe ich die großartigste Lichtorgel gesehen und akustische Effekte gehört wie in keinem anderen Theater. Solche starken Effekte sind nicht mein Geschmack. Nicht? Ich will die Schauspieler mehr aus der Nähe sehen. Das macht mir mehr Spaß. Wäre ich jetzt im Theater und würde sie als Schauspieler in einer Situation wie der unsrigen sehen, ich wäre sicher, dass ihre Rolle verlangt, sie müssten ihrem Partner etwas verheimlichen. Man kann auch zu oft ins Theater gehen. Deine Fantasie spielt dir einfach einen Streich. Meinen Sie? Saniena behauptet das auch immer. Und dann streiten wir uns und zur Versöhnung... Geht ihr beide ins Theater? Ja. Liebst du sie? Ich hab sie sehr gern. Später wollen wir gemeinsam in einer Unterwasserfarm arbeiten. Ursprünglich sollte Saniena zu meinen Eltern mitkommen. Aber ihre Mutter ist kurz vor der Entbindung, darum blieb sie zu Hause. Das ist ein Glück, nicht wahr, Kapitän? Unsere nächste Reise, Aljoscha, machen wir ganz bestimmt zu dritt. Ich glaube, Sie werden Saniena gefallen. An Jean Lecoq, Kosmosbeobachtungsdienst auf Raumstation Merkur 1. Dankend bestätigen wir Empfang der Warnmeldung. Verlassen das Gefahrengebiet. Großer Raumkreuzer Orion. An Merkur 1, Jean Lecoq. Warnmeldung erhalten, Startverbot für alle Raumschiffe von der Erde in Richtung Mars, Mond, Venus und zurück für unbestimmte Zeit ausgesprochen. Kosmosleitstelle Sahara... Hier Kosmosleitstelle Newton. Alle Raumschiffe unseres Raumsektors sind in Sicherheit. Unbedingtes Startverbot für alle Kategorien ausgesprochen. Ich wiederhole. Alexei. Aljoscha. Dreh dich doch zu mir. Sieh her. Was haben Sie davon, Kapitän? Nenn mich Roald. Oder Petersen. Jedenfalls lass dieses verdammte Sie sein. Warum? Du könntest mein Sohn sein. Na und? Haben Sie selber keine Kinder? Doch. 3. Und 5 Enkel. Hoffentlich waren Sie zu denen ehrlicher als zu mir. Aljoscha... Wir beide müssen... Wir beide, Sie sagen es. Dabei unterschätzen Sie mich. Sie halten mich noch für ein Kind und wollen mich schonen. Du irrst dich. Seit 3 Tagen senden wir Hilferufe. Ist eine Antwort gekommen, ja oder nein? Nein. Und welche watteweiche Erklärung haben Sie sich dafür ausgedacht? Die Wahrheit. Unsere Empfangsanlage ist nämlich funktionsunfähig. Seit 30 Stunden. Vielleicht rufen uns 10 Stationen, aber wir hören keine einzige. Also wieder eine Erklärung. Sie reden und reden, nur eins sagen Sie nicht. Dass unsere Kapsel mit unbekannter Geschwindigkeit einem bekannten Ziel entgegenfliegt, dem Tod. Das denken Sie zwar genau wie ich, aber Sie geben es nicht zu. Hast du Kraft und Mut? Verlangen Sie einen Beweis? Hast du schon mal in schwerelosem Zustand geschwebt? Dich frei im Kosmos bewegt? Nein. Glaubst du, dass du da draußen Angst bekommen würdest? Worum geht es? Wir brauchen Wasser. Wir haben einen reichlichen Vorrat. Zum Trinken. Wir brauchen anderes zum Kühlen der Automaten. Wir müssen die Automaten mal auffüllen, verstehst du? Wir haben Glück, in unserer Nähe fliegen ein paar Eisbrocken herum. Einer von uns beiden muss so einen Brocken heranholen. Das hier ist unser einziger Raumanzug. Du siehst, ich bin für ihn ein bisschen zu groß geraten. Im Kosmonautenkabinett haben wir mal so ähnliche probiert. Das hier ist ein Langzeitraumanzug, nicht wahr? Ja, er ist ausgerüstet mit Nahrung, Wasser und Sauerstoff für mehrere Wochen. Traust du dir damit einen Ausstieg zu? Du bleibst an einer Leine mit der Kapsel in Verbindung. Hoffentlich spielen die Eisschollen nicht mit mir fangen. Du nimmst eine Raketenpistole mit. Beim Manövrieren nützt du ihren Rückstoß aus. Ich will es versuchen. Ich bereite die Ausstiegluke vor und du ziehst inzwischen den Raumanzug an. Der ist ja geschmeidig wie ein ganz moderner Kleiderstoff. Ja, bei diesen Anzügen haben sich die Konstrukteure wirklich etwas einfallen lassen. Unabhängige Systeme regeln im Innern die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Und das Material ist so geschickt beschichtet, dass der Anzug sogar extreme Hitze oder Kälte abweist. Ich bin fertig. Jetzt schließ den Kopfschutz. Wir probieren gleich die Sprechverbindung aus. Hörst du mich? Ausgezeichnet. Also, ab in die Schleuse. Gleich nach einem Summen öffnet sich die Luke und du kannst hinaus. Ich werde es bestimmt merken. Achtung! Jetzt! Bist du draußen? Ja, ich bin raus. Verdammt, hörst du mich noch? Bleib ruhig, Aljoscha. Ich hab dich fest an der Leine. Jetzt spule ich sie langsam ab. Roald, ich überschlag mich. Ich wirbel herum. Du bewegst dich zu schnell. Streck Arme und Beine aus. Ist es jetzt besser? Ja, jetzt. Ich fliege. Ganz ruhig fliege ich. Es ist ein herrliches Gefühl. Roald! Was gibt's, Aljoscha? Ich glaube, ich sehe die Erde. Hallo, Menschen! Seht ihr mich? Hört ihr mich? Ich fliege im Weltraum! Flieg nur, Junge, und such einen hübschen Eisbrocken. Ich melde mich bald. Hab was zu erledigen. Lass dir ruhig Zeit. Kapitän Roald Petersen an Bordtagebuch. Bordtagebuch zeichnet auf. Noch immer keine Antwort auf Hilferufe erhalten. Nach meinen ungenauen Berechnungen fliegen wir dem von der Eruption gefährdeten Gebiet der Sonne entgegen. Die Kapsel wird die Sonne umfliegen. Vermutlich in einer Ellipse. Ein zusätzlicher Schutz des Menschen gegen Hitze und Kälte in der Kapsel ist lebensnotwendig. Sonst keine Überlebenschance, bis Rettungsraumschiff eintrifft. Bordtagebuch für Wiedergabe 700 Stunden gesperrt. Ende. Hallo, Aljoscha. Da bin ich wieder. Wie geht's? Ich hab einen feinen Eisbrocken gesichtet. Dann gibt es jetzt Arbeit. Aye, aye, Captain. Achtung, jetzt kommt er. Nicht zu groß, nicht zu klein, genau mein Format. Ich schwimm zu ihm. Pass aber auf, seine Kanten sind sicher messerscharf. Ich hab ihn. Oder er mich. Er treibt mit mir ab. Schieß jetzt die Pistole ab. Aber in entgegengesetzter Richtung zur Kapsel, sonst haust du weg. Ich komme, Captain. Achtung. Die Luke ist offen. Versuch, den Brocken draußen anzuhängen. Muss nicht erst versuchen. Ist schon geschehen. Dann herein mit dir. So, jetzt den Kopfschutz ab. Melde mich zurück, Kapitän. Auftrag ausgeführt. Danke. In Würdigung Ihrer hervorragenden Leistung ernenne ich Sie hiermit zum Kosmos-Eisbrocken-Oberjägermeister. Und zur Feier des Tages gibt es ein Festessen. Komm, Junge, setz dich. Hast sicher Hunger und Durst. Jetzt könnte ich eine doppelte Portion vertragen. Sollst du haben. Na, erzähl mal, wie war es draußen? Dieses Gefühl kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Frei im Raum zu schweben. Na, anfangs war es ja schlimm. Du vergiss nicht zu essen. Nein, nein. Aber dann hatte ich es ja raus. Ich habe mich als Vogel und Fisch zugleich gefühlt. Und Farben gesehen, die es auf der Erde überhaupt gar nicht gibt. Was man uns im Kosmosspiegel zeigt, das ist nur ein dünner Ersatz. Es war unvergleichlich. Kann ich noch einen Schluck haben? Na, freilich, bitte. So. Und mit dem Raumanzug bist du gut zurechtgekommen? Na, überhaupt keine Schwierigkeiten. Du hast ja dein Teil jetzt getan. Nun bin ich dran. Die Automaten auffüllen und kühlen. Musst du deswegen auch hinaus? Nur durch diese Tür. Hinter ihr stecken die Brüder. Und durch eine kleine Schleuse kann ich das Eis zu ihnen bringen. Ich helfe dir dabei. Würde dich gern mitnehmen, aber für den Automatenraum ist ein Spezialschutzanzug notwendig. Davon gibt es nur einen. Der hängt hinter der Tür in der kleinen Schleuse. Dann warte ich halt hier so lange. Aljoscha, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich für die Arbeit brauche. Es könnten ein paar Tage werden, die du allein bleiben musst. Wir werden uns aber durch die Tür verständigen. Na, nimm doch noch den Rest, oder schmeckt es dir nicht? Aber immer. Na, wann willst du denn anfangen? Man sagt ja, eine notwendige Arbeit soll man nicht verschieben. Übrigens, ich nehme die Sende- und Empfangsanlage mit. Vielleicht kann ich inzwischen den Empfänger reparieren. Wenn das Rettungsraumschiff anlegt, klopfe ich an die Tür. Aber dann musst du dich bitte sehr ganz schön beeilen, sonst fliege ich allein zur Erde zurück. Ach so, Aljoscha, sollte es Schwierigkeiten geben, Hitze oder Kälte, zieh einfach deinen Raumanzug an. Aber sicher, der Raumanzug, die passende Kleidung für alle Gelegenheiten. Gibt es noch eine Frage, Aljoscha? Also die Lust zur Arbeit peitscht dich gerade nicht, Kapitän. Ich gehe ja schon. Am besten, wir testen gleich die Verständigung durch die Tür. Kannst du mich hören, Aljoscha? Ausgezeichnet, Roald. Und du? Hörst du mich? Einwandfrei. Sag noch ein paar Sätze. Vielleicht, wie geht es dir? Wie geht es dir? Sehr gut. Und jetzt, wann bist du fertig? Wann kommst du? Wann bist du endlich fertig? Wann kommst du? Noch eines. Ich höre dich nicht mehr. Antworte doch. Ich höre dich nicht mehr. Antworte doch. Ach, jetzt reicht es aber. Du hast heute nicht gerade die besten Einfälle. Kosmos-Beobachtungsdienst Merkur 1 an die Kosmos-Leitstelle Sahara Erde. Alle Kosmosstationen meldeten. Raumschiffverkehr in allen gefährdeten Gebieten eingestellt. Startverbot für alle Raumschiffkategorien für unbestimmte Zeit. Zwischenfälle oder erwähnenswerte Vorgänge wurden nicht berichtet. Unterschrift Jean Lecoq, Leiter Kosmos-Beobachtungsdienst Merkur 1. Roald! Hallo, Roald, hörst du mich? Wann bist du endlich fertig? Beunruhige dich nicht, Aljoscha. Ich weiß nicht, wie lange ich noch arbeiten muss. Wenn es Schwierigkeiten gibt, Hitze oder Kälte, zieh den Raumanzug an. Das sagst du mir jetzt zum 50. Mal. Das ist ein Jubiläum. Roald, ich möchte mit dir sprechen, mich mal richtig mit dir unterhalten, nicht nur durch die Tür schreien. Kannst du nicht mal herauskommen? Wenigstens für ein paar Minuten. Nur eine Minute. Ich möchte dich nur sehen, Roald. Hörst du mich? Es ist alles in Ordnung, Alias. Komm doch heraus. Bitte, komm. Du willst nicht. Sag mal, Roald, wovon lebst du eigentlich? Was isst du? Was trinkst du? Du hast keine Konzentrate mitgenommen. Oder hast du wie ein Eichhörnchen im Herbst rechtzeitig Vorräte beiseite geschafft? Was sagst du dazu? Nichts? Antworte doch! Bleib ganz ruhig, Aljoscha. Nicht unruhig werden. Roald, mir wird es plötzlich sehr warm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie heiß es auf einmal wird. Etwas ist geschehen. Sag doch etwas! Ich höre dich nicht mehr! Wenn es Schwierigkeiten gibt, Hitze oder Kälte, zieh den Raumanzug an. Der Raumanzug? Ja, der wird helfen. Aber verdammt nochmal, was ziehst du denn an? Du musst doch auch die Hitze spüren. Roald, wohin fliegen wir? Die Temperatur steigt noch immer. Jetzt weiß ich den Grund. Wir fliegen der Sonne entgegen. Roald, wir werden verglühen, bald. Komm doch endlich heraus. Kollegen, ich schlage vor, wir prüfen jetzt gemeinsam die vorhandenen Informationen und kommen danach zu einem Urteil. Bitte, Antitimone, fang an. Vor genau 122 Minuten habe ich folgende Teil eines Funkspruchs aufgenommen. Raumschiff Sarja, 24. Juli 2074. 10. Hilferuf nach der Katastrophe. Überlebende sind Passagier Alexei Donzow und Kapitän im Bug. Rufe sind von einem Kometen reflektiert zurückgekommen. Warnmeldung erhalten. Fliegen Eruptionsgebiet entgegen. Hilfe. Petersen. Was hast du danach getan, Anti? Was jeder Funker getan hätte, Chef. Ich habe versucht, mit der Sarja einen Kontakt herzustellen. Und ist dir das gelungen? Nein. Die Sarja hat mich nicht gehört, aber ich habe noch zwei Hilferufe empfangen. Mit zusätzlichen Informationen? Nein, es ist bei den Bekannten geblieben. Welche Meinung hast du? Zwei Überlebende einer Raumschiffkatastrophe warten auf unsere Hilfe. Das ist auch meine Ansicht, Lecoq. Piotr, du als Arzt und Kosmobiologe glaubst also, dass die beiden noch am Leben sind? Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. Und deine Ansicht, Gunther? Vielleicht haben günstige Umstände den beiden eine Chance gegeben. Meine Herren Wissenschaftler, ist euch an dem Funkspruch nichts aufgefallen? Wenn man euch glauben wollte, hätten wir es mit einem einmaligen Phänomen zu tun, nämlich mit konservierten Funkwellen. Anti, sag doch noch mal das Datum. Der 24. Juli. Jetzt fällt dir also endlich etwas auf. 24. Juli. Das war vor 3 Tagen. Haben alle Funksprüche dasselbe Datum? Ja. Und weil sich Funkwellen nicht wie Fleisch oder Gemüse konservieren lassen, müsste der gegenwärtige Standort der Sarja also weit außerhalb unserer normalen Bereiche liegen. Übrigens auch außerhalb des Eruptionsgebiets. Laut Rückfrage bei der irdischen Flugleitzentrale ist die Sarja aber ein normales Linienraumschiff, kein Forschungskreuzer mit neuem Photonentriebwerk. Übrigens zurzeit auf einem interplanetaren Linienflug. Und hat man Kontakt zu ihr? Nein, aber der gesamte interplanetare Funkverkehr ist gegenwärtig durch die Chromosphärenaktivität stark beeinträchtigt. Und darum halte ich mich an eine ganz natürliche Erklärung. Dieser Hilferuf ist der geschmacklose Scherz eines unreifen Funkers. Petersen erwähnt einen Kometen. Damit kann er den Kometen Erban meinen. Vielleicht spielt er aus bisher unbekannten Gründen verrückt. Indem er Funksprüche zurückhält? Ich gebe zu, das klingt unwahrscheinlich. Trotzdem sollten wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Hat die Erde den Hilferuf auch empfangen? Ja. Und? Schickt sie ein Rettungsschiff? Der Leitstelle ist der Widerspruch zwischen Empfangsdatum und angeblichem Sendedatum natürlich auch aufgefallen. Und die zuständigen Stellen beurteilen die Angelegenheit wie ich. Außerdem hat die Erde, wie ihr genau wisst, ein Startverbot aller Kategorien. Also auch für Rettungsraumschiffe. Und niemand ist bereit, ein Rettungsraumschiff samt Besatzung in einem sehr fragwürdigen Unternehmen zu gefährden. Hinter so einer Anweisung kann man sich gut verstecken. Das ist kein Verstecken, Anti. Sondern verantwortungsvolles Handeln. Und auch deine Ansicht. Kein Leiter kann Menschen in ein Gebiet schicken, das demnächst von einer Chromosphäreneruption bedroht wird. Laut Funkspruch fliegen auch Petersen und Donzow in dieses Gebiet. Das sind Spekulationen. Nein! Nein, nein, ich glaub nicht an einen dummen Scherz. Weshalb regst du dich auf, Timon? Wir haben gute wissenschaftliche Gründe, warum wir den beiden nicht helfen können. Sogar nicht helfen dürfen. Aber ich sag euch, auf diese Gründe pfeif ich. Ich bin kein elektronisches Gerät, sondern der Funker und Pilot Antitimonen. Ich habe einen Hilferuf empfangen. Irgendwo warten Menschen auf die Hilfe der Menschheit. Darum werde ich zu ihnen fliegen. Und mich nimmst du mit, Anti? Keiner wird fliegen. Für einen Flug zum Kometen Erban und zurück würde unser schnellstes Raumschiff Hermes länger als 100 Stunden brauchen. Bis dahin kann die Eruption beginnen. Sie kann aber auch erst in 500 Stunden einsetzen. Ich verbiete den Flug. In diesem Fall, Chef, muss ich auch ohne Erlaubnis fliegen. Und du, Piotr? Ich habe mich schon vorhin entschieden. Also werden wir beide fliegen. Bin ich auf einem Piratenschiff des 18. Jahrhunderts? Oder auf einer wissenschaftlichen Beobachtungsstation in der Mitte des 21. Jahrhunderts? Wir haben mit exakten wissenschaftlichen Methoden eine Chromosphäreneruption vorausgesagt. Und ihr wollt euch benehmen wie unvernünftige, unlogische, undisziplinierte... Nein, Lecoq, wie normale Menschen. Lecoq, bleibst du bei deiner Entscheidung? sollte unser Chef Jean Lecoq sein Verbot aufrechterhalten, übernehme ich als zweiter Leiter die Verantwortung gegenüber der Zentrale. Die Hermes ist einsatzbereit, ihr könnt also sofort starten. Wir bleiben selbstverständlich in Funkverbindung. Alexei an Bordtagebuch. Bordtagebuch zeichnet auf. Achte Eintragung. Datum und Uhrzeit sind unbekannt. Die Hitze ist vorbei. Wir sind an der Sonne vorbeigeflogen. Jetzt kommt die Weltraumkälte. Wie ein Ungeheuer presst sie mich zusammen. Ich kann mich kaum noch bewegen. Der Kapitän scheint noch zu arbeiten. Ich weiß nicht, wovon er lebt und warum er nicht zu mir kommt. Ich weiß es nicht. Ende. Kapitän, Roald, ich höre dich nicht mehr. Wenn es Schwierigkeiten gibt, Hitze oder Kälte, zieh den Raumanzug an. Er hilft mir nicht mehr, begreifst du? Das Wärmesystem ist ausgefallen oder es reicht nicht aus gegen die Kälte. Ich erfriere, hörst du, ich erfriere. Meine Hände und Füße sind schon abgestorben. Roald, hörst du mich? Es ist alles in Ordnung, Aljoscha. Roald, ich kann nicht mehr. Ich erfriere. Alexei Donzow an Bordtagebuch. Bordtagebuch zeichnet auf. Das ist mein Abschied. Es gibt keine Rettung für uns. Ich möchte leben, aber sie retten uns nicht. Ich möchte euch noch viel sagen. Und dir, Sanina. Ich kann meinen Mund kaum mehr bewegen. Ich kann nur noch denken, Wärme. Wo gibt es Wärme? Hinter der Tür? Bei den Automaten? Bei Roald? Roald! Mach die Tür auf! Ich will hinein! Hörst du, ich will hinein! Roald! Ich komme! Ich brech die Tür auf! Wo bist du? Wo ist die Wärme? Antworte doch. Bleib ganz ruhig, Aljoscha. Nicht unruhig werden. Roald, warum zeigst du dich nicht? Wann kommst du? Hab Geduld, Aljoscha. Wenn die Rettungsmannschaft kommt, sag mir rechtzeitig Bescheid. Rettungsmannschaft? Du sprichst ja gar nicht. Deine Stimme kommt aus einem Speicherkristall. Roald! Er lebt nicht mehr. Und hier ist auch keine Wärme. Kälte. Überall. Alexei! Alexei! Wach auf! Es ist nicht mehr kalt. Alexei! Wer sind Sie? Wo bin ich? Ich heiße Pjotr Orlankin. Ich bin Arzt. Wir haben dich gefunden. Du bist im Raumschiff Hermes in Sicherheit. Wo ist Roald? Kapitän Petersen? Ja. Er lebt ja nicht mehr. Seine Stimme kam aus dem Speicherkristall. Wenn es Schwierigkeiten gibt, Hitze oder Kälte, zieh den Raumanzug an. Zieh den Raumanzug an. Bleib ruhig. Es ist ja alles vorbei. Verstehen Sie denn nicht, warum er immer gesagt hat, zieh den Raumanzug an? Wir hatten nur einen einzigen. Ja, wir wissen es. Einen einzigen. Erst kam die Hitze, dann die Kälte. Beides habe ich überlebt. Im Raumanzug. Kannten Sie Roald? Nein, und das bedauere ich. Alexei, du wirst jetzt einschlafen und auf der Raumstation Merkur wieder aufwachen. Du wirst ganz ruhig schlafen. Ja. Roald. Schläft er wieder? Ja. Du, Anti, jetzt kenne ich auch den Grund für die Verspätung des Funkspruchs. Ich auch. Petersen war nicht mehr am Leben, als ich den Funkspruch empfangen habe. Er hat ihn Tage davor in einem Kristall gespeichert. Der Kristall hat ihn weitergegeben. Wie seine eigene Stimme für Alexei. Hast du Nachricht von der Station? Wir müssen uns beeilen. Der Chromosphärenzauber soll losgehen. Ihr hörtet Ein Raumanzug zu wenig von Rita Lepitre, frei nach einer Erzählung von Lex Stelkolnikow. Mitwirkende Günther Grabert, Michael Groth, Walter Niklaus und andere. Ton Erika Schüttauf, Regie Klaus Zippel. Produktion Rundfunk der DDR 1974.